Die Leute hier sind auch sehr aufgebracht und wollen am nächsten Donnerstag dann weiter demonstrieren in Rostock. Ja, Henning von Lewies, schönen Dank nach Rostock. Eine der umstrittensten Einrichtungen in der DDR, Sie haben es ja gerade gehört, ist der Staatssicherheitsdienst, ehemals Stasi, danach Nasi genannt. Bald soll das Ganze unverfänglich Verfassungsschutz heißen. Aber da stellt sich der Opposition natürlich die Frage nach dem alten oder neuen Personal in dieser Behörde. Mit diesem Problem beschäftigt sich heute sogar das DDR-Fernsehen. Klaus Machnow fasst zusammen. Aus der Zentrale der einstigen DDR-Staatssicherheit wurden heute Waffen abtransportiert. Das DDR-Fernsehen berichtete heute Abend. Im aufzulösenden Amt für nationale Sicherheit in der Berliner Normannenstraße begann heute die Auslagerung von insgesamt 20 Waffenkammern. In Anwesenheit von Journalisten und einem Vertreter des zentralen runden Tisches wurden alle Waffen sowie Munition und anderes Gerät ordnungsgemäß registriert und in Basislager des Ministeriums für Innere Angelegenheiten abtransportiert. Wohlgemerkt, 20 Waffenkammern gab es also allein in der Stasi-Zentrale der Ostberliner Normannenstraße. Aus dem mecklenburgischen Schwerin berichtete die Aktuelle Kamera heute Abend ebenfalls von der Auflösung der Stasi-Nachfolgeorganisation Amt für nationale Sicherheit. Akten, die im Dezember hier von Bürgern vor der Vernichtung bewahrt wurden, sollen an die Kriminalpolizei übergeben werden. Doch dem Militärstaatsanwalt, dem Regierungsbeauftragten, Kriminalisten, Bürgern und Journalisten bleibt der Eingang 3F zum Haus 18 auch nach dem Bruch des Siegels unmöglich. Wo ist der richtige Schlüssel? Dass es um Ordnung und Überblick schlecht steht bei den ehemaligen Hausherren, dieser Eindruck bleibt, auch als die Haustür schließlich geöffnet ist. Mehr als anderthalb Stunden braucht es bis zu diesem Augenblick. Das Material ist gefunden. Unterlagen unter dem Stichwort Patrioten und Radikale. Patrioten, das sind die Quellen, die Informanten. Und alles, was sie betrifft, bleibt auch weiter unter Verschluss. Die Angaben aber über Radikale können nun von der Kripo ausgewertet werden. Unsere Absicht ist es, als Kriminalpolizei bei der künftigen Untersuchung von Straftaten oder auch von Straftaten, die zurzeit in Bearbeitung sind, das Wissen, was in diesen Unterlagen drinsteckt, zu verarbeiten, mit dem Ziel, diese Straftaten aufzuklären und vor allen Dingen auch zu den Ursachen und Bedingungen der Straftaten vorzustoßen, um also die Persönlichkeit dieser Rechtsverletzer dann umfassend beurteilen zu können. Ob diese Informationen über die Radikalen auf rechtmäßige Weise zustande gekommen sind und im rechtsstaatlichen Sinne gerichtsverwertbar sind, interessiert die Kriminalpolizei dabei offenbar nicht. Und die Spitzel der alten Staatssicherheit bleiben geschützt, können, so fürchten Menschen zwischen Elbe und Oder, weiterhin für Organisationen mit neuem Firmenschild Horchposten beziehen. Zu unserem Auslandsblock. Heute stand einmal mehr Michail Gorbatschow im Interesse der Weltöffentlichkeit, denn er wagte sich sozusagen in die Höhle des litauischen Löwen, in die Hauptstadt Vilnius. Litauen ist seit langem die aufmüpfigste aller Sowjetrepubliken, wenn es im Streit mit Moskau um größere nationale Freiheit geht. Vom ersten Tag der Gorbatschow-Visite berichtet Hermann Krause. Seinem mit Spannung erwarteten Besuch ist Michail Gorbatschow heute am Vormittag in der baltischen Republik Litauen eingetroffen. Am Flughafen wurde das Staatsoberhaupt von Algirdas Brazauskas, dem ersten Sekretär der abgespaltenen kommunistischen Partei, empfangen. Für die Mehrheit der Litauer kommt Gorbatschow nicht als Generalsekretär, sondern nur als der Vorsitzende einer befreundeten Parteiorganisation, sprich der KPdSU. Die litauische KP hat sich auf ihrem 20. Parteitag als unabhängig erklärt, ein Beschluss, der von Gorbatschow heftig kritisiert worden war. Übrig blieb eine kleine Gruppe Moskau treuer Kommunisten. Für sie, aber nur für sie, ist er immer noch der erste Mann in der Partei. Die Litauer bereiteten Michail Gorbatschow und seiner Frau Raisa heute keinen unfreundlichen, aber auch keinen überschwänglichen Empfang. Tausende waren auf den Straßen, als die Wagenkolonne vom Flughafen Richtung Gästehaus rollte. Mehrfach stieg Gorbatschow aus und suchte das Gespräch. Dabei waren hin und wieder Gorbi-Gorbi-Rufe zu hören. Doch die überwiegende Zeit herrschte angespannte Stille, besonders als Gorbatschow am Lenin-Denkmal einen Blumenkranz niederlegte. Bei seinen ersten kurzen Gesprächen muss dem Generalsekretär der KPdSU eigentlich schon klar geworden sein, dass die Litauer von ihrem Trennungsbeschluss nicht abrücken. Eine Erfahrung, die in den letzten Tagen die Mitglieder einer Delegation des Zentralkomitees der KPdSU auch machten. Sie versuchten in Betrieben, Arbeiter davon zu überzeugen, dass nur die Einheit der Partei die Zukunft des Landes sichere, angesichts der entschlossenen Haltung der Arbeiter aber eher ein hilfloses Unterfangen. Gorbatschow sprach bei seinem Aufenthalt mehrfach vom gemeinsamen Haus und wählte auch das Bild des Schiffes, in dem die Völker der Sowjetunion zusammen säßen. Jetzt gehe es darum, zu verhindern, dass alle gemeinsam untergehen. Den Trennungsbeschluss der KP Litauens bezeichnete er als nicht akzeptabel. Dass seine Argumente bei Sajudis, der nationalen Bewegung, die die politisch stärkste Kraft im Lande darstellt, wenig Eindruck hinterließen, wurde schon am Nachmittag deutlich. Einer der Führer, Vytautas Landsbergis, erklärte auf einer Pressekonferenz, von nun an seien die Entwicklungen in Litauen nicht mehr als eine interne Angelegenheit der Sowjetunion zu betrachten. Auf einer Kundgebung, die am frühen Abend begann, forderten Sprecher die Unabhängigkeit Litauens. Auf Plakaten war zu lesen: Wir sind ein freies Land und verlangen unsere Rechte. Aufgerufen zu der Kundgebung hatte Sajudis. In ganz Litauen waren mehrere hunderttausend Menschen auf den Beinen, um, wie es in einer Erklärung heißt, dem Staatsgast klarzumachen, dass nicht nur vereinzelte Extremisten die Forderung nach Unabhängigkeit unterstützen, sondern das gesamte litauische Volk. Gorbatschow, der mit Arbeitern in einer Fabrik dann das Gespräch suchte, wird am Abend mit litauischen Intellektuellen zusammentreffen. Morgen reist er in die viertgrößte Stadt der Republik. Am Samstag hält er eine Abschlussrede im Opernhaus von Vilnius. Die letzte stalinistische Bastion in Südosteuropa, das ist Albanien. Staats- und Parteichef Ramiz Alija führt die harte Innenpolitik seines Vorgängers Enver Hoxha nahtlos weiter. Aber so ganz abschotten lässt sich auch das vollkommen isolierte Albanien nicht. Und so liegt es auf der Hand, dass die Bevölkerung Albaniens die Reformvorgänge außerhalb ihres Landes zumindest zum Teil mitbekommen hat. Die Folge: Auch in Albanien soll es inzwischen zu Unruhen gekommen sein. Und zwar an einem symbolträchtigen Datum, wie Johannes Krotzki berichtet. Zum heutigen Nationalfeiertag in Albanien soll die Regierung in Tirana mit besonderen Sicherheitsmaßnahmen möglichen Demonstrationen vorgebeugt haben. Die jugoslawische Zeitung Politika berichtet in ihrer heutigen Ausgabe, dass die Polizeiwachen in der albanischen Hauptstadt am Präsidentenpalast und am Haus der Witwe von Staatsgründer Hoxha vervierfacht worden seien. Noch drastischere Maßnahmen sind derselben Quelle zufolge in der nordalbanischen Stadt Shkodër ergriffen worden. Die jugoslawische Zeitung spricht von einem Ausnahmezustand. Die Polizei würde strenge Auto- und Personenkontrollen durchführen. Shkodër hat etwa 72.000 Einwohner und liegt im unmittelbaren albanisch-jugoslawischen Grenzgebiet am Skutari-See, der zwischen beiden Ländern aufgeteilt ist. Hier soll nach jugoslawischer Darstellung auch das Zentrum einer regimekritischen Bewegung beheimatet sein. Jugoslawien, das als Nachbarland im Kosovo rund 1 Million Albaner beherbergt, gilt in Fragen der kleinen Nachbarrepublik stets als ausgezeichnet informiert. Allerdings führt die zitierte Belgrader Zeitung Politika bereits seit 2 Wochen eine scharfe Abrechnung mit dem stalinistischen Regime in Albanien. Die Zeitung selbst hatte unter dem Einfluss einer Welle des großserbischen Nationalismus ohnehin auch gegenüber den Albanern im eigenen Land eine fast kämpferische Linie eingeschlagen. Aus dieser Quelle stammen auch Hinweise über frühere Demonstrationen, die teilweise blutig vom Militär und dem albanischen Geheimdienst Sigurimi niedergeschlagen sein sollen. Ein junger Albaner ist, nach Aussagen der Belgrader Zeitung, erst vor wenigen Wochen hingerichtet worden, weil er in Flugblättern zum Sturz der jetzigen Machthaber in Albanien aufgerufen hat. Bereits vor Tagen waren in Griechenland ähnliche Beschuldigungen erhoben worden, wonach in Albanien ausreisewillige Demonstranten öffentlich hingerichtet sein sollen. Die albanische Parteizeitung Seri i Popullit hatte erst gestern in einem umfangreichen Artikel diese Beschuldigungen als bösartige Verleumdung zurückgewiesen, die Vorwürfe aber im Detail ihren Lesern geschildert. Diese Veröffentlichung in der albanischen Presse am Vortag der Nationalfeiern zum 44. Gründungstag der Volksrepublik hatte deshalb Aufsehen erregt, weil dahinter eine offene Drohung an die Adresse regimekritischer Albaner vermutet wurde. Angesichts der Reformbewegung in Osteuropa hat sich Albanien mehrfach hartnäckig zu seinem sozialistischen Weg bekannt. Die Perestroika unter Gorbatschow wird in Albanien als Verrat am Kommunismus gewertet. Neben der Mongolei dürfte Albanien das einzige Land sein, in dem Stalin-Denkmäler erhalten sind und eine Stadt noch weiter den Namen des sowjetischen Diktators trägt. Es hat schon Tradition in Bayern. Immer am Jahresanfang treffen sich die Christlich-Sozialen zu einer Klausurtagung in Kreuth. Das liegt in Oberbayern und ist ein sogenanntes Wildbad. Die Tradition des regelmäßigen Treffs hat seit diesem Jahr aber eine Neuerung. Denn er wird morgen fortgesetzt und am Samstag beendet in Leipzig, den neuen deutsch-deutschen Umständen entsprechend. Markus Gärtner berichtet, wie es um den CSU-Geist von Kreuth bestellt ist. Der Geist von Kreut weht, wo er will. Mit dieser reichlich mehrdeutigen Äußerung kommentierte heute Theo Weigel die vor Beginn der Klausurtagung entflammten Spekulationen, die CSU bereite über Kontakte zu christlich-sozialen Parteien in der DDR eine Ausdehnung über die Grenzen des Freistaates hinaus vor. Mit seiner Äußerung bestätigte Weigel in Kreut, dass nicht die CSU, die er selbst ein Deutschland wünscht, das größer ist als die Bundesrepublik, dass nicht die CSU den Geist von Kreut aus der sorgsam gehüteten Flasche entlassen hat, sondern die Reformkräfte in der DDR. Und er bestätigte, dass die CSU selbst kein Interesse hat, das Thema allzu laut zu diskutieren. Gesprochen wurde in Kreut daher heute auch über ein anderes Thema. Dazu der Parteichef am Nachmittag vor der Presse. Also das ist der Punkt, der uns heute am wenigsten berührt, sondern uns interessiert der demokratische Prozess, uns interessiert der Neubeginn der Demokratie, uns interessiert, wie können es die demokratischen Oppositionskräfte schaffen, dort in der DDR Verhältnisse zu finden und die Kraft zu finden, am 6. Mai bestehen zu können. Das ist das Erste, worum es jetzt geht. Weigel wird sich morgen früh vor der Fortsetzung der Klausurtagung in Leipzig mit Ministerpräsident Motrow in Ost-Berlin treffen. Das Gespräch, so wurde bestätigt, sei mit dem Bundeskanzler abgestimmt und schon vor Weihnachten angebahnt worden. Theo Weigel zu diesem Besuch. Ich werde ihm klipp und klar sagen, dass in der DDR, aber auch in der Bundesrepublik Deutschland, Enttäuschung über die demokratische Erneuerung herrscht, dass die Oppositionsparteien, die neuen demokratischen Parteien in der DDR sich zu Recht darüber beklagen, dass sie benachteiligt werden, dass keine Chancengleichheit besteht, dass kein echter Wettbewerb besteht, insofern die Voraussetzungen von der Regierung erst noch geschaffen werden müssen und dass auch der ökonomische Erneuerungsprozess in der DDR hinter dem zurückbleibt, was in Polen, in Ungarn und auch in anderen Ländern Mitteleuropas vonstatten geht. Am Rande der Klausurtagung in Kreut wurde auch die Diskussion über den Besuch von Hans Motrow in Bonn fortgesetzt. Für die CSU äußerte sich dazu Landesgruppenchef Wolfgang Bötsch. Es wurde von Koalitionskrise gesprochen. Ich würde das als zumindest sehr überzeichnet ansehen. Es ist eine Meinungsverschiedenheit, deren Ausgangspunkt ich allerdings überhaupt nicht verstehen kann. Denn die FDP war es ja, die schon im November den Bundeskanzler gedrängt hat, sehr schnell nach Ost-Berlin zu fahren. Wenn er damals gefahren wäre, dann hätte er noch Generalsekretär Krenz dort angetroffen. Und insofern ist das nicht ganz schlüssig, was Graf Lambsdorff dazu jetzt sagt. Auf der anderen Seite bin ich der Auffassung, dass der Bundeskanzler mit Recht sagt, wir müssen weiterhin mit der Regierung verhandeln, denn noch ist sie im Amt. Wir wollen ja für die Menschen in der DDR sehr schnell etwas erreichen. Ich meine allerdings über diese formalen Verhandlungen hinaus, inhaltlich sollten wir keine Abschlüsse mit der Regierung der DDR treffen, die nicht auch von der Opposition gebilligt werden oder die nicht zumindest den Widerspruch der Opposition hervorrufen. DLF kontrovers. Die Meinung des saarländischen Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine, SPD, wonach Sonderleistungen für Übersiedler nach der Öffnung der Mauer nicht mehr angebracht seien, sind in Kreisen der CDU heute auf heftige Kritik gestoßen. Schon gestern hatte Nordrhein-Westfalen angekündigt, einige Sonderleistungen einzuschränken. Über dieses Thema diskutieren nun der Minister für Arbeit und Soziales aus Nordrhein-Westfalen, Hermann Heinemann, und der Staatssekretär im Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen, Ottfried Hennig. Minister Heinemann erklärt zunächst seine Vorstellungen. Im Gegensatz zu Baden-Württemberg haben wir nur einen Punkt praktisch oder einen zweiten Punkt auch, den wir einschränken wollen. Das ist einmal das Landesüberbrückungsgeld, bei dem der Haushaltsvorstand 30 Mark bekam und jedes Familienmitglied 15 Mark. Wir sind der Auffassung, dies ab 1.2. nicht mehr zu zahlen, weil sich Wesentliches in der Situation verändert hat. Und für mich gibt es einen zweiten Punkt, über den man nachdenken muss, den man auch abklären muss. Wir haben ein Flüchtlingskreditprogramm mit Darlehenszusagen für Existenzgründung bis zu 50.000 Mark mit einem vergünstigten Zinssatz von 3%. Diesen vergünstigten Zinssatz will ich auch zukünftig beibehalten, aber in der Form oder in der Höhe, wie auch heimische Menschen, die ständig hier gewohnt haben, ihre Existenzgründungsdarlehen mit bevorzugtem Zinssatz bekommen. Und die dritte freiwillige Leistung, die ich hier ansprechen muss, und da muss ich den Bund in die Pflicht nehmen, ist die Förderung von Übergangsheimen. Und bei dem starken Zustrom von Aussiedlern und Übersiedlern hat der Bund bis heute noch nicht entschieden, dass er sich an der Finanzierung dieser Kosten beteiligen will. Herr Heinemann, darf ich mich jetzt von Bonn aus mal in die Sache einschalten? Aber natürlich. Es geht dabei um ganz wichtige Punkte. Über einen Teil kann man reden, muss man auch reden. Aber im Kern geht es doch um Folgendes. Gibt es überhaupt Sonderleistungen? Das ist ja nun der entscheidende Begriff. Kann man wirklich sagen, die Vertriebenen, die Flüchtlinge, die Aussiedler, die Übersiedler kriegen Sonderleistungen im Vergleich zu denen, die hier leben? Ich bestreite dies im Kern. Ich sage, die haben so Schlimmes hinter sich. Sei es, dass jetzt jemand aus Rumänien kommt, sei es, dass jetzt jemand aus der DDR kommt, dem der Glaube fehlt, dass die SED wirklich liberalisieren will. Haben wir nicht die Pflicht, hier einen Lastenausgleich letztlich durchzuführen, einen Ausgleich der Lasten für 40 Jahre länger als andere verlorenen Krieg? Und um zu dem Entscheiden zu kommen, finden Sie es nicht schlimm, wenn hier ein Sozialneid geschürt wird, und ich spreche jetzt ganz ausdrücklich Herrn Lafontaine an, Ministerpräsident des Saarlandes, der ja Bundeskanzler des Bundesrepublik Deutschland werden möchte, wie der den sozialen Neid gegen diese Gruppen schürt, das, finde ich, treibt Herrn Schönhuber und den Republikanern die Hasen in die Küche. Zweiten Tag seines Besuches in Litauen hält sich Michail Gorbatschow heute in Šiauliai auf, der viertgrößten Stadt der Baltischen Republik. Die westlich von der Hauptstadt Vilnius gelegene Region ist militärisches Sperrgebiet. Ausländische Korrespondenten sind zur Berichterstattung nicht zugelassen. Auch in Šiauliai, wo eine florierende Unterhaltungselektronik und Lebensmittelindustrie angesiedelt ist, sucht Gorbatschow das Gespräch mit Arbeitern, Intellektuellen und der örtlichen Parteiführung. Derweil sorgt nicht nur in Litauen eine Äußerung des Generalsekretärs der KPdSU für Aufregung. Michail Gorbatschow hatte gestern bei seinem Gespräch mit Schriftstellern erklärt, der Oberste Sowjet arbeitet zurzeit einen Mechanismus aus, mit dem der Austritt einer Republik aus der Sowjetunion geregelt werde. Im Fernsehen, in der Abendnachrichtensendung Vremya, wurde diese Passage seiner Rede nicht wiedergegeben. Ebenfalls ist sie nicht in den Zeitungen zu finden. Das Politbüro-Mitglied Juri Maslukov wurde in der heutigen Izvestia allerdings mit den Worten zitiert: Natürlich haben die Litauer das Recht, selbst über ihren Austritt aus der Sowjetunion zu entscheiden. Allerdings dürfen die Bürger, die nicht austreten wollen, in ihren Rechten nicht geschmälert werden. Sie müssen eine Kompensation erhalten für das zurückgelassene Gut, für die Wohnung, für die verlorene Arbeitsstelle und so weiter. Maslukov, der auch Vorsitzender von Gosplan ist, der staatlichen Planungsbehörde, warnt wie Gorbatschow vor den schwerwiegenden Wirkungen dieses Schrittes. Ein Austritt hätte Folgen nicht nur für die UdSSR, sondern auch für Litauen. Das waren für 7 Milliarden Rubel Einführe, aber nur für 6 Milliarden Exportiere. Darum könne der Beschluss nur auf dem Wege einer Volksbefragung gefällt werden. Auch Maslukov bestätigt, dass der Oberste Sowjet an einem Gesetz arbeitet, in dem die Ordnung und die Prozedur, wie er sagte, für den Austritt aus der Sowjetunion geregelt werden soll. In Kreisen der nationalen Bewegung Sajudis in Litauen sind die Äußerungen allerdings mit Skepsis aufgenommen worden. So wird dahinter nur der Versuch vermutet, die Möglichkeiten des Austrittes, wie ihn die Verfassung im Artikel 72 vorsieht, zu verwässern. Während Michail Gorbatschow sich bemüht, die Litauer von ihrem Autonomiekurs abzubringen, wurde im benachbarten Lettland eine wichtige politische Entscheidung gefällt. Der Oberste Sowjet in Riga änderte den Artikel 6 der Verfassung, in dem die führende Rolle der Partei festgeschrieben war. Der erste Sekretär der KP Lettlands erklärte, damit seien die politischen Privilegien der KP abgeschafft, die neuen Garantien ermöglichten demnächst demokratische Wahlen. Albanien ist das letzte Land im Ostblock, das bislang noch nicht von Gorbatschows Perestroika erfasst wurde. Das Regime in der Hauptstadt Tirana hält unbeirrt am streng kommunistischen Kurs fest. Doch in den letzten Tagen häuften sich die Meldungen, wonach sich auch in Albanien Widerstand regt. Von einem verschärften Sicherheitsaufgebot in Tirana war die Rede und über Skoda, der zweitgrößten Stadt des Landes, soll angeblich der Ausnahmezustand hängen. Doch diese Meldungen müssen mit äußerster Vorsicht genossen werden. Gustav Schalupa, unser Korrespondent in Belgrad, war erst kürzlich noch in Albanien und konnte sich selbst einen Eindruck verschaffen. Ansonsten ist nämlich sämtlichen westlichen Journalisten der Aufenthalt dort verboten. Gustav Schalupa und seine Einschätzung der augenblicklichen Lage. Jugoslawische und griechische Medien setzen ihre Enthüllungen über Unruhen im Süden Albaniens und die Verhängung des Ausnahmezustandes im Norden Albaniens fort. Der Sprecher des jugoslawischen Außenministeriums sah sich auf seiner Pressekonferenz nicht in der Lage, diese Berichte zu bestätigen. Im Süden Albaniens leben nach Athener Schätzungen etwa 350.000 Griechen, im Norden zwischen dem Skutari-See und dem Ochri-See nach Belgrader Meinung etwa 50.000 Montenegriner und Mazedonier. Laut der letzten offiziellen Volkszählung in Albanien würden dort dagegen lediglich 50.000 Griechen und gar nur 4.000 Montenegriner und Mazedonier leben. Dass die drei Balkanhauptstädte subjektive Maßstäbe anlegen, liegt nahe. Der Pressekrieg zwischen Griechenland und Jugoslawien einerseits und Albanien andererseits spiegelt das zwischenstaatliche Klima, das in diesem windigen Winkel des Balkans vorherrscht. Jugoslawien und Griechenland, die einander im Allgemeinen nicht gerade grün sind, was die Aufrechterhaltung der griechischen Visapflicht für jugoslawische Bürger bestätigt, ziehen nun gegen Albanien an einem Strang, mit dem sie bei der ständigen Balkankonferenz der Außenminister sonst an einem Tisch sitzen. Die unruhigen 1,8 Millionen Albaner, die in der jugoslawischen Provinz Kosovo leben, sollten auch nicht übersehen werden. Es ist keine Frage, dass das letzte totalitäre KP-Regime am Balkan nach den revolutionären Vorgängen in allen anderen sozialistischen Staaten am Balkan nun in die Schusslinie allgemeiner Kritik gerät, insbesondere nach dem blutigen Umsturz in Rumänien. Der Staatssicherheitsdienst in Albanien, die sogenannten Sigurimi, unterscheiden sich kaum von der berüchtigten Securitate in Rumänien. Und auch das System in beiden Ländern konnte bzw. kann kaum als demokratisch bezeichnet werden. Im Gegenteil, die Jahrzehnte hindurch praktizierte Isolierung der Roten Zwergrepublika der Adria, die abrupten außenpolitischen Kehrtwendungen des nahezu vier Jahrzehnte absolut herrschenden albanischen KP-Chefs Enver Hoxha haben unzählige Opfer und namenloses Leid gefordert. Der Asbegerer Blattpolitiker behauptet, dass mindestens 170 ZK-Mitglieder und höchste Armeeoffiziere in den letzten Jahren liquidiert worden wären, was kaum übertrieben sein dürfte. Das gleiche Blatt spricht von mehr als 100.000 KZ-Häftlingen, die in den Gruben um die Industriestadt Elbasan in Mittelalbanien Zwangsarbeit leisten müssen. Dort werden wiederholte Male Häftlingsrevolten blutig niedergeschlagen worden, heißt es. Auch albanische Flüchtlinge bestätigen, dass die Sigurimi mit unglaublicher Härte gegen Regimegegner vorgeht, ja dass gefasste Republikflüchtlinge mit 13 Jahren Gefängnis bestraft werden, sofern ihnen überhaupt die Flucht durch dreifach gesicherte Grenzsperrzonen gelingt. Die Sitten im Lande der Schwarzen Adler sind rüde und können kaum mit mitteleuropäischen Maßstäben gemessen werden. Dass sie das KP-Regime noch verhärtet hat, scheint nach allem bekannt gewordenen außer Zweifel. Tirana hält nichts von Reformen aller Perestroika und Glasnost. Das hat der regierende Parteichef Ramiz Alia mit aller Deutlichkeit erklärt. Zögernde Korrekturen zur Verbesserung des äußerst bescheidenen Lebensstandards werden zwar durchgeführt, ob sie aber ausreichen, ein erwachendes politisches Bewusstsein der 3,5 Millionen Albaner zu beschwichtigen, ist eine andere Frage. Im Zeitalter der Elektronik und des grenzüberschreitenden Informationswesens kann sich auch Albanien nicht mehr abschotten und selbst der überzüchtete Nationalismus ist kein Ersatz mehr für ein menschenwürdiges Dasein. Parolen aber, die den darbenden Völkern seit 40 Jahren goldene Zeiten im Kommunismus vorgaukeln, sind an ihre natürlichen Grenzen gestoßen und sie haben sich selbst als Lügen entlarvt. Gleichgültig ob in Ungarn, der Tschechoslowakei, in Polen, in Rumänien, in Bulgarien und in der DDR. Weshalb sollte ausgerechnet Albanien eine Ausnahme bleiben? Die grüne Raupe hat sich eingesponnen in den grauen Kokon der Gewöhnung. So die Berliner Tageszeitung zum Parteijubiläum der Grünen. Vor 10 Jahren gegründet, sind sie heute eher grau, sehen schwarz für ihre Zukunft und auch nicht mehr rot, wenn sie sich politisch äußern. Der Partei fehlt es an klugen Köpfen, so das ernüchternde Ergebnis einer Studie, die Hessens Grüne selbst in Auftrag gaben. Der Vorzeigegrüne Otto Schily wechselte aufs rote Ufer, andere Persönlichkeiten mussten wegrotieren. Die grüne Opposition steht mit leeren Händen da, die Mitglieder laufen ja auch weg. 10 Jahre alt und keiner weiß so recht, was man feiern soll. Die Stimmung auf der Geburtstagsfeier heute in Bonn war zunächst gedrückt. Man wollte vor der Presse eine, versteht sich, positive Bilanz ziehen. Doch daraus wurde nichts. Thomas Jung berichtet. Die Sprecher der drei Strömungen in der Partei gerieten heftig aneinander. Verena Krieger, Vertreterin der Linken und der Feministinnen, sorgte für den Konflikt. Die Grünen seien ziemlich kaputt, meinte sie. Schuld daran seien die beiden anderen Flügel in der Partei, die Realos und der Aufbruch. Verena Krieger benutzte das Bild von der zerrütteten Ehe. Solange man sich streitet und noch so heftig streitet, ist das eigentlich nicht schlimm, weil das bedeutet, dass man sich etwas zu sagen hat und dass man etwas voneinander will. In dem Moment aber, wo man sich eigentlich nicht mehr streiten will, weil man sich nichts mehr zu sagen hat und es einem auch egal geworden ist, dann ist das eigentlich der Zeitpunkt, wo eine Beziehung ziemlich kaputt ist. Und ich habe den Eindruck, dass das im Moment die Situation der Grünen intern prägt. Ich denke auch, dass Aufbruch und Realos die Verantwortung übernehmen müssen für diesen Zustand und sich dem stellen müssen, dass es so auf keinen Fall weitergehen kann. Statt ein Signal für das Wahljahr 1990 zu setzen, rechnete Verena Krieger also bitter ab. Die linke Feministin hielt den Realos und dem Aufbruch weiter vor. Die Grünen geiern zu sehr auf die Regierungssessel, die es für sie derzeit ganz offensichtlich nicht gibt. Und darüber ist die Oppositionskultur verloren gegangen. Ich bin davon überzeugt, wenn es uns nicht gelingt, die Straße als Politikfeld zurückzuerobern, wenn es uns nicht gelingt, die Oppositionskultur zurückzugewinnen, dann werden die Grünen auch die nächsten 10 Jahre nicht mehr überleben. Ruth Hammerbacher, der Sprecherin der Realos, war es sichtlich peinlich, dass Verena Krieger die Pressekonferenz genutzt hatte, um den Richtungsstreit nach Monaten der Ruhe wieder zu eröffnen. Frau Krieger habe die Partei beschimpft, meinte sie mit giftigem Blick nach links. Problematisch ist es, wenn eine Sprecherin des Bundesvorstandes nicht die Partei repräsentiert, sondern offensichtlich sich nur als Lobbyistin für eine ganz bestimmte Strömung versteht. Ich fordere Frau Krieger auf, diese Funktion niederzulegen, wenn sie die Positionen, die sie hier benannt hat, wenn sie diese Positionen als Sprecherin vertritt. Das ist eine ziemlich absurde Aufforderung, das entscheide ich immer noch alleine. Auch Ralf Füchs, Sprecher des Grünen Aufbruchs, verlangte von Verena Krieger indirekt, sich von dieser so wörtlich Beerdigungsrede zu distanzieren. Erregt über die verpatzte Pressekonferenz meinte er: Das Problem ist, dass wir aufhören müssen mit dieser Art von grünen Sadomasochismus, wo aus den Vorständen heraus die Partei demoralisiert wird. Nach diesem heftigen Streit in der Parteispitze klang Ralf Füchs Geburtstagsbilanz eher nach Satire. Allen Unkenrufen zum Trotz sind die Grünen das erfolgreichste politische Projekt in der Nachkriegszeit der Bundesrepublik. In Wien beginnt heute die letzte konventionelle Abrüstungsrunde zwischen West und Ost. Genauer gesagt, die Verhandlungen über konventionelle Stabilität in Europa, kurz VKSE. Niemand wagt eine Prognose, wie lange sich die Verhandlungspartner diesmal gegenüber sitzen werden. Aber die Zeit drängt auf beiden Seiten. Will Gorbatschow seine Perestroika retten, dann muss er Geld aus der Rüstung abziehen. Und im Westen sieht die Bevölkerung es kaum noch ein, dass Verteidigungsetats unberührt vom Rotstift bleiben sollen. Zur neulichen Runde Informationen von Johannes Grotzki aus Wien. Wenn die Delegierten der Wiener Abrüstungsverhandlungen über konventionelle Waffen heute zu ihrer ersten Runde im neuen Jahr zusammenkommen, dann finden sie eine politisch veränderte Konstellation vor. Denn einen Tag, nachdem sich NATO und Warschauer Pakt Ende Dezember in die Verhandlungspause begeben hatten, wurde der rumänische Diktator Ceausescu gestürzt. Der Umschwung in Rumänien erleichtert nun das politische Klima der Gespräche, zumal damit ein Spannungselement innerhalb des Warschauer Paktes verschwunden ist und nun alle Verhandlungspartner des bisherigen Ostblocks die politische Motivation für einen schnellen Vertragsabschluss in die Abrüstungsverhandlungen einbringen. Für die beiden Seiten erscheint es realistisch, dass in diesem Jahr der Durchbruch für ein unterschriftsreifes Abkommen relativ rasch erzielt werden kann. Dies gilt umso mehr, seitdem NATO und Warschauer Pakt in der vergangenen Verhandlungsrunde ihre Vertragsentwürfe vorgelegt hatten, die viele Gemeinsamkeiten aufweisen. Westliche Diplomaten sprachen fast euphorisch von guten, annäherungsfähigen Grundlagen, auch wenn einzelne Probleme noch offen sind. Solche Probleme beziehen sich darauf, wie man Panzer oder gepanzerte Kampffahrzeuge definiert, welche Lagerungen von Waffen in Depots vorgesehen sind und welche regionalen Zonen in Ost und West dafür bestimmten Kontrollen unterworfen werden. Nachdem der Osten in der Einbeziehung der Kampfflugzeuge dem Westen entgegengekommen war, wird für diese kommende Runde erwartet, dass nun die NATO dem Warschauer Pakt eine annehmbare Definition in der Frage der Panzerfahrzeuge vorlegen wird. Dabei geht es um Detailfragen, die oft nur noch vom militärtechnischen Standpunkt aus zu erklären sind. Wichtig ist in diesem Zusammenhang jedoch der qualitative Umschwung, der zwischen Ost und West mit den Abrüstungsverhandlungen in Wien eingeleitet wurde. Denn übereinstimmend kann man von beiden Seiten hören, dass in Wien nicht mehr, wie bei früheren Verhandlungen, gegeneinander verhandelt wird, um sich selbst ein möglichst hohes Niveau an Waffen sicherzustellen, sondern umgekehrt. Heute ist es genau 3 Wochen her, dass Rumäniens selbstherrlicher Diktator Ceausescu vom Thron gestürzt wurde. Die neue Übergangsregierung in Bukarest hat den heutigen Freitag deshalb zum nationalen Gedenktag an die Opfer des blutigen Volksaufstands erklärt. Ulrich Enke. Die notdürftig aus Sperrholz zusammengebastelten Kreuze, die auf den Bürgersteigen der Hauptstadt Bukarest an die Revolutionstoten erinnern, sind von der Last des Schnees schon ramponiert worden. Die, meist zusammen mit einem kleinen Heiligenbild niedergelegten Blumen, sind verwelkt. Gleichwohl ist aber keinesfalls auch die Erinnerung an jene verblasst, die hier in den Tagen vor Weihnachten im Kugelhagel der Geheimdienstleute von der Securitate gestorben sind. Immer noch stehen die Menschen in stiller Trauer vor den Holzkreuzen, zünden Passanten im Vorübergehen schnell eine Kerze an. Es waren vorwiegend Jugendliche, die hier ihre Freiheitsliebe mit dem Leben bezahlt haben. Studenten, aber auch viele Schüler, die sich gegen den Terror der Diktatur aufgelehnt haben. Wie viele Opfer der Umsturz in Rumänien gekostet hat, weiß auch heute noch niemand genau. Lange Zeit geisterte die Schreckenszahl von 60.000 durch die Weltpresse, eine Fantasiezahl, die mit der dennoch grausigen Realität dieser Revolution nichts zu tun hat. Inzwischen hat die neue Führung in Bukarest die Zahlen beträchtlich nach unten korrigiert. Rund 10.000 Opfer hat es danach gegeben. Die amerikanische Botschaft schätzt aufgrund eigener Ermittlungen die Gesamtzahl der Revolutionsopfer im ganzen Land auf 6.000 bis 7.000, was einigermaßen realistisch sein dürfte. Grausig genug ist es ohnehin, weil jeder Tote ein Toter zu viel ist. Aber wenn man durch die Krankenhäuser der Hauptstadt geht, dort mit den Ärzten und einigen der mit Schussverletzungen eingelieferten Patienten spricht und wenn man die Friedhöfe besucht, gewinnt man den Eindruck, dass die Regierung bei ihren Zahlenangaben tatsächlich zu hoch greift. Vermutlich will man aus politischen Gründen den menschlichen Preis, den man für den Sturz Ceausescus bezahlt hat, möglichst hoch darstellen. Keinerlei Zahlenangaben macht die Regierung dagegen bisher zu den verhafteten Geheimdienstmännern, die bis zum bitteren Ende mit dem Gewehr in der Hand zu ihrem obersten Dienstherrn gehalten haben und gegen die jetzt Gerichtsverfahren vorbereitet werden. Einige hundert dürften es insgesamt sein. Rund 100 Securitate-Mitglieder, so wird geschätzt, befinden sich noch auf der Flucht, allerdings unbewaffnet und auch unorganisiert. SWF 2, Blickpunkt am Mittag, zum Schluss die internationalen Pressestimmen, die heute Peter Raufmann zusammengestellt hat. Sprecher ist Detlef Werner. Beherrschendes Thema in den Kommentaren der internationalen Presse ist der Besuch des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschow in Litauen. Die Schweizer Zeitung Der Bund bewertet das Dilemma, in dem sich Litauen befindet. Das Dilemma der Balten ist groß. Soll ihr Partikularismus, hinter dem unverhüllter Separatismus nachdringt, Gorbatschow und mit ihm vielleicht Perestroika und Glasnost in den Schlund ziehen? Was dann? Die faktisch bereits errungene Autonomie dürfte von neuem großrussischem Furor verzehrt. Viele Hoffnungen könnten geknickt werden. Nicht nur in Litauen, nicht allein im Baltikum, vielmehr in ganz Osteuropa, in Europa überhaupt. Etwas optimistischer zeichnet der Kommentator der französischen Zeitung Les Echos die Chancen für die Baltenrepubliken. Er vertraut auf Gorbatschows Geschick. Lenin hatte die baltischen Republiken 1920 anerkannt. Stalin hatte sie im Schutze der Geheimklauseln des deutsch-sowjetischen Paktes unterjocht. Jetzt hat Michail Gorbatschow das Wort. Doch es hieße ihn beleidigen, wenn man daran zweifeln würde, dass er lieber mit einem neuen Lenin als mit einem neuen Stalin verglichen werden möchte. Gorbatschow will offensichtlich Zeit für eine kontrollierte und ausgehandelte Lösung des Litauen-Problems gewinnen, das von seinen Reformen herrührt, die von den Litauern mit einer seiner Erwartungen weit übersteigenden Begeisterung unterstützt werden. In Vilna hat sich Gorbatschow als Mann des Dialogs gezeigt und bekräftigt, dass sein eigenes Schicksal mit dieser Wahl verknüpft sei. Man kann sich vorstellen, dass er mit der ihm zugestandenen politischen Ansprache einen Mittelweg finden wird, der zu einem politischen Sonderstatus für die baltischen Staaten führt. Insbesondere für Litauen, das bereits von der Nachrichtenagentur TASS als Bruderrepublik und nicht mehr als Sowjetrepublik bezeichnet wurde. Vielleicht ist das der Beginn einer Anerkennung der Besonderheit, die allen nationalistischen Bewegungen in der UdSSR als Beispiel dienen kann, schreibt Les Echos. Die Londoner Times prophezeit für die 90er Jahre einen unaufhaltsamen Zerfall der Sowjetunion. Die Desintegration der Sowjetunion ist jetzt irreversibel und die Geschwindigkeit wird wahrscheinlich nach Gorbatschows Rückkehr aus Vilna zunehmen. Aus den baltischen Republiken werden wahrscheinlich arbeitsfähige Demokratien und in einiger Zeit Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft werden. Die Zukunft der übrigen Sowjetunion ist dagegen sehr viel zweifelhafter. Die Desintegration wird ein unordentlicher und schmerzhafter Prozess sein, meint die Times. Der Kommentator des Londoner Independent zieht den Schluss, dass das Machtvakuum im Osten nur noch eine Supermacht, die USA, übrig gelassen habe. Die großen und kleinen Regierungen müssen ihre Politik jetzt überdenken, wo es nur noch eine Supermacht gibt. Der Niedergang der Sowjetunion lässt die USA in einer dominanten Position. Aber Washington ist müde, in weit entfernte regionale Probleme hineingezogen zu werden, besonders wo es genügend Turbulenzen in Zentralamerika gibt. Das Machtvakuum im Osten und die Machtmüdigkeit im Westen bietet China breiten Raum zur Entwicklung, kommentiert das Pariser Blatt Le Monde mit Blick auf die Haltung des Westens zur Aufhebung des Kriegsrechts in Peking. Kann sich der Westen mit der rein formalen Maßnahme Pekings zufrieden geben? Und das zu einer Zeit, in der er eine auf freien Wahlen gegründete echte Demokratisierung zur Vorbedingung einer massiven Wirtschaftshilfe für die Länder Osteuropas erklärt? Warum misst man mit zweierlei Gewicht und zweierlei Maß? Und warum sollen die letzten Verbündeten Ceausescus besser behandelt werden als diejenigen, die ihn gestürzt haben? Warum bevorzugt man China weiter, obwohl die Ergebnisse dieser Politik umstritten sind? Warum weichen Tokio, Washington und jetzt Paris vor den Vorspiegelungen oder dem Druck der alten Pekinger Autokraten zurück? Die chinesischen Führer werden sich in ihrer Sicherheit bestärkt sehen, dass die Staaten des Westens stets Papiertiger bleiben werden und dass sie immer zurückweichen werden, wenn der Druck nur ausreichend groß ist. Als Ministerpräsident Modrow gegen 8.30 Uhr die Volkskammer erreichte, wurde er bereits erwartet. Mitglieder des Erfurter Bürgerkomitees hatten sich eingefunden, um ihre Probleme und Forderungen vorzutragen, ihn aber auch um die Streikbereitschaft im Lande wissen zu lassen. Wir sind in tiefer Besorgnis und ich bitte Sie, unsere Forderungen genau zu prüfen. Es darf kein Amt für Staatssicherheit, es darf kein Amt für Verfassungsschutz geben, bevor es nicht folgerichtig eine neue Verfassung gibt, die wir alle gemeinsam tragen können, bevor es nicht einen Verfassungsgerichtshof gibt, der die Bürger schützt. Ja. Ich darf Ihnen auch eine Gegenfrage stellen. Bitte. Sehen Sie die Situation in unserem Lande zur Stunde so, dass wir alles, auch was Sicherheit von Menschen anbetrifft, Ihre wie meine, alles nach dem 6. Mai verschieben können und jetzt bei offenen Grenzen so tun können, als gäbe es gar nichts und es wäre irgendeine schützende Hand zur Stunde über uns, die alles von uns nimmt. Wir sind gebrannte Kinder. Anfang diesen Jahres hat mir eine Zivilperson gesagt, wenn es in diesem Land mal knallt, bist du der Erste, den wir umlegen. Herr Modrow, wir haben Listen in der Hand gehabt über Menschen, die interniert werden sollten. Wir haben Geheimbefehle gelesen, wo Waffeneinsatz gegen Bürger nach chinesischem oder rumänischem Konzept laufen sollten. Wir sind zutiefst erschüttert. Ich muss Ihnen auch sagen, dass Ihre persönliche Integrität noch in diesem Land außer Zweifel steht. Und darum will ich mich auch weiter bemühen. Mehr kann ich nicht. Ich habe eines ganz offen ausgesprochen. Was habe ich noch zu verlieren? Im Prinzip nichts, aber zu gewinnen habe ich einen guten und vernünftigen Namen mit Ihnen gemeinsam. Eine Viertelstunde lang hielt der ernsthafte, engagierte, aber sachliche Dialog zwischen dem Regierungschef und den Bürgern an. Daran beteiligten sich auch Berliner Taxifahrer, die zu etwa 200 mit ihren Wagen lauthupend vor die Volkskammer gefahren waren, um Ärger und Protest gegen die Übernahme von ehemaligen Stasi-Leuten und die Zahlung von Überbrückungsgeldern an diese vorzubringen. Warum werden bei uns so viele Staatssicherheitsmitglieder eingestellt, die heutzutage sich auf Droschken setzen und noch ihr Schmalz und ihre Devisen einnehmen? Das ist doch nicht in Ordnung. Hier sind so viele fähige Leute bei uns drin, die wirklich was tun könnten und die auch fahren würden. Wir kriegen die reingesteckt. Wir kriegen die reingesteckt und das ist eine Schande. Wir müssen mit den Leuten arbeiten. Wir müssen mit sie arbeiten. Man muss natürlich eines sehen. Was die Arbeit anbetrifft, bin ich nicht dafür, dass die sich die Schmalzenschulen rausholen. So ist es. Aber dass sie arbeiten gehen müssen. Da, glaube ich, sind wir uns einig. Herr Modrow, es ist richtig, aber es kann nicht angehen, damit die Kaderabteilung zu uns sagen tut, es werden keine Leute eingestellt und es werden keine Überbrückungsgelder gezahlt. Das kann nicht angehen. Nach zwei Tagen, nachdem ich mit Kollegen zusammen war, habe ich ihm gefragt, ich sage, du sag mal, Kumpel, wie sieht das aus? Kriegst du noch 80 Dinger hier von der Stasi? Ja klar, doch, da kriegen wir noch überwiesen auf mein Konto. Das kann doch nicht sein, damit hier mein Kollege und ich, wir gehen mit 700, 800 Mark nach Hause, dasselbe Geld kriegt der Kollege hier auch und schickt da her noch 500, 600 Dinger ein. Das wird doch wohl nicht sein. Das kann in dem Sinne der Demokratie sein. Bei gleicher Arbeit gleich Lohn, bin ich der Meinung. Auch drinnen im DDR-Parlament bestimmten die Themen Sicherheit und Wirtschaft die Debatte über Modrows gestrige Regierungserklärung. Der Sprecher der Liberaldemokraten, Hans-Dieter Raspe, drohte mit Aufkündigung der Regierungskoalition, wenn nicht sofort unverzeihbar verzögerte Wirtschaftsreformen in Gang gesetzt würden. Was bisher praktisch erfolgte, ist zurückhaltend beurteilt, halbherzig. Es läuft eher darauf hinaus, lassen Sie mich das so deutlich sagen, dass das gescheiterte Wirtschaftssystem nach Möglichkeit zu sanieren ist. Reparaturarbeiten werden versucht, kleine Schritte als Reformansatz ausgegeben, um das Ganze möglichst zu erhalten. Was wir brauchen, sind Wettbewerb auf dem Markt und Gewerbefreiheit. Sagen wir es unumwunden, Die SED-PDS muss runter vom Bremspedal, wenn es mit der Wirtschaft aufwärts gehen soll. In diesem Sinne äußerten sich auch Vertreter der CDU und der NDPD. Bauernpartei und vor allem SED-PDS-Fraktion dagegen stützen die Regierung Modrow weiter. Derzeit aber ist ein Bruch der Koalition wahrscheinlicher. Die Aussage von LDPD-Sprecher Raspe ist beredter Beleg. Die Kompromissfähigkeit der LDPD findet ihre Grenze in der Reformunwilligkeit der SED-PDS. An dieser Grenze stellt sich für uns die Koalitionsfrage. Der Protest, es klang gerade an, in der Koalition, aber auch in der Bevölkerung gegen einen sogenannten neuen Verfassungsschutz, war erfolgreich. Vor einer halben Stunde kündigte Ministerpräsident Modrow an, dass es keinen neuen Geheimdienst geben werde, zumindest nicht bis zum 6. Mai, dem Tag der Wahlen. An guten Ratschlägen diesbezüglich aus der Bundesrepublik hat es in den letzten Tagen nicht gefehlt. Aber da sollten wir wohl besser erstmal vor der eigenen Türe kehren. Ein Kommentar aus Bonn von Gerd Lotze. Die bundesdeutsche Debatte um einen DDR-Verfassungsschutz ist komisch, tragisch und von beachtlicher Lächerlichkeit. Komisch ist sie deswegen, weil die derzeitige DDR-Regierung eine Organisation auf die Beine stellen will, die letztendlich noch gar nicht weiß, was sie schützen soll. Denn eine Verfassung im demokratischen Sinn gibt es nicht. Die bestehende erfährt alle paar Wochen Änderungen. Die Schnüffeltruppe käme gar nicht nach, ständig neue Richtlinien zu beachten. Dennoch umhüllt das Projekt eine düstere Tragik, denn die DDR-Regierung kann vermutlich nicht umhin, diejenigen Männer und Frauen wieder in Brot und Aufgabe zu setzen, die durch menschenverachtende Drangsalierungen vielen Bürgern der DDR manche Jahre ihres Lebens gestohlen und deren Existenz vernichtet haben. Den Staatssicherheitsdienst unter einer anderen Bezeichnung wieder aufleben zu lassen, hieße vernarbte Wunden wieder aufzureißen. Das ist von einer Bitternis, die niemand zu schlucken bereit ist. Aber wenn Politiker der Bundesrepublik warnend ihre Finger erheben, wird die Debatte lächerlich. Und wenn der Bundeskanzler mit gequältem Gesicht reinschaut, sobald vom DDR-Verfassungsschutz die Rede ist, fällt mir der bundesdeutsche Verfassungsschutz ein. Da denke ich an die alerten Jungs aus Niedersachsen, die ein Loch in die Gefängnismauer von Celle sprengten, oder an den Lauschangriff auf den Atommanager Traube, dem man gern Kontakte zu Terroristen angehängt hätte, und an andere Fälle, wo bürgerliche Existenzen aufs Spiel gesetzt wurden, nachdem Observierung und Verdächtigungen durch den Verfassungsschutz in Klammern West erfolgten. Nun sind die Machenschaften von Geheimdiensten nie sehr erfreulich. Es sei nur an den höchsten deutschen NATO-Offizier erinnert, den man gern homosexuelle Neigungen angehängt hätte, oder an die Abhöraffäre im Bundestag. Vielleicht liegen die Probleme in der Entstehungsgeschichte der westdeutschen Geheimdienste begründet. So wurde Reinhard Gehlen, der zur Hitlerzeit die Spionageorganisation Fremde Heere Ost aufgebaut hatte, fast nahtlos von den Amerikanern übernommen und später von der Regierung Adenauer. Sogar ein Mann namens Barbie, den viele Jahre später die Franzosen seiner gerechten Strafe zuführten, durfte nach dem Krieg zunächst einmal für Geheimdienste weiterarbeiten. Es hat lange gedauert, fast 20 Jahre, ehe der Bundestag parlamentarische Kontrollorgane für die Geheimdienste geschaffen hat. Und bis heute ist eine legitime parlamentarische Partei, die der Grünen, aus diesen Kontrollorganen ausgeschlossen. Kurz gesagt, beispielhaft ist der Verfassungsschutz West keinesfalls. Und wer sich anmaßt, den Brüdern und Schwestern im anderen Teil Deutschlands einen guten Rat zu geben, der sollte damit den Gang zur politischen Besenkammer verbinden, mit der Absicht, vor der eigenen Tür zu kehren. Und zwar gründlich. Alles andere ist lächerlich. Dann am Montagabend bereits berichtet, die Zeitungen sind ja gestern erst gekommen, dass Herr Schalk-Kolodkowski wegen seiner Zugehörigkeit zum Staatssicherheitsdienst nicht der DDR zugeliefert worden ist. Ja, und dann haben Sie aber noch mal eine Nachfrage gestellt. Ja, wurde gefragt, was ist denn mit landesverräterischer Tätigkeit? Und da hat der Generalstaatsanwalt gesagt, nicht zum Schaden der Bundesrepublik, was eben nur bedeuten kann, vielleicht zum Schaden der DDR. Und daraus mag sich nun die Vermutung ergeben haben, dass Herr Schalk-Kolodkowski für westliche Geheimdienste gearbeitet habe. Aber der Generalstaatsanwalt sagte ganz präzise, er habe nicht die geringsten Anhaltspunkte, dass Schalk-Kolodkowski für einen westlichen Geheimdienst gearbeitet habe. Und auch der Bundesnachrichtendienst habe, und das war schon im Dezember, nicht davon gesprochen, dass möglicherweise gegen Schalk-Kolodkowski der Vorwurf landesverräterischer Tätigkeit in der DDR erhoben werden könne. Er könne einfach schon deswegen bestraft werden, dass er als verpflichteter Mitarbeiter der Stasi in den Westen gegangen ist und dass er hier mitgeteilt hat, dass er es war, denn das ist bereits nach den Stasi-Vorschriften eine Form von Landesverrat. Und das schließlich hat den Generalstaatsanwalt bewogen, ihn nicht nach Ostberlin zu schicken. Und wenn es so wäre, Herr Röntgen, Schalk auch in den Diensten des BND, man würde uns das nicht so einfach erzählen. Nein, auch sicherlich, wenn man noch so lange fragen würde, wie wir Herrn Schulz befragt haben, nämlich über eine Stunde. Nachrichtendienste gehören nicht zu den publizitätsfreudigen Organisationen.